Man stelle sich das in Deutschland vor. 17 potenzielle Kanzlerkandidaten einer Partei präsentieren sich mehr als ein Jahr vor der Wahl der Öffentlichkeit, die sich anhand von kritischen Fragen der Moderatoren ein Bild darüber machen darf, wer welche Stärken und welche Schwächen besitzt. 2 Stunden lang fliegen die Fetzen und sprühen die Funken. Undenkbar. Schade eigentlich. Neueste zaghafte Versuche, so jemanden zumindest per Urwahl zu bestimmen, wurden soeben wieder von einem ehemaligen Parteichef abgebügelt. Nein, am amtierenden Vorsitzenden führe doch kein Weg vorbei. Beide Systeme sind nicht vergleichbar, aber es ist vielleicht ein Grund, weshalb nicht wenige Wähler in Deutschland Demokratie mitunter als langweilig empfinden. Dabei wäre es interessant zu erfahren, welche Persönlichkeiten bei uns eine Chance hätten, aufs Podium zu gelangen, wie sie sich schlagen und wie sie bei den potenziellen Wählern ankommen würden. Der Geschäftsmann, der in den USA bei den Republikanern derzeit in den Umfragen führt, Donald Trump, blieb sich jedenfalls treu, anstatt domestiziert zu werden. Was seine Anhänger im Publikum mit Jubel, die Kritiker mit Pfiffen bedachten, doch von denen gab es offenkundig ein paar weniger. Trump nützt perfiderweise genau das, was ihn aus dem Kreis der erlauchten Kandidaten eigentlich vergraulen sollte. Die Missbilligung, Geringschätzung und Herablassung des republikanischen Establishments. Diese Clownsfigur könne man doch nicht ernst nehmen und der groteske Spuk würde schon bald vorbeigehen, wenn man ihn nur lange genug ignoriert oder als unwürdigen Klamauk in die Boulevardecke abschiebt. Dieses Kalkül ist bisher nicht aufgegangen. Im Gegenteil, die gefühlte Arroganz kommt bei vielen Amerikanern offenbar noch weniger an, zumal Trump scheinbar unverhohlen und unverfroren genau das beim Namen nennt, was vielen Wählern an Washington ohnehin stinkt. Er kann das glaubwürdiger tun als ein Bestandteil des politischen Establishments, gleichwohl ohne dafür Lösungsansätze vorzubringen, und das unterscheidet ihn von keinem anderen Populisten. Er ist nur deutlich überzeugter von sich und deutlich aggressiver. Das amerikanische System schafft Raum für skurrile Außenseiter, die es schon weit im Wahlkampf und in einigen Fällen sogar bis ins Weiße Haus gebracht haben. Aber dies war eine erste Debatte unter vielen und sie zeigte nur die Auswahl für eine der beiden Parteien. Und vielleicht demontiert der Spitzenreiter sich unterwegs ja auch doch noch selbst. Als die Moderatorin ihn gestern auf seine frauenfeindlichen Bemerkungen anspricht, gibt er zurück, er habe keine Zeit für politische Korrektheit, erntet dafür jede Menge Beifall und lässt durchblicken, dass er jederzeit auch die kritisch fragende Journalistin angehen könnte. Auf Twitter wurde sie danach einer Hasswelle ausgesetzt und als Flittchen bezeichnet. Inzwischen ist in Anspielung auf ihren Namen die Rede vom Megyn Kelly-Moment, der glasklar werden ließ, dass dies kein wählbarer Kandidat sei. Nicht für Frauen und sonst auch für niemanden. Auch das kann in der Demokratie ein bleibendes Fernsehereignis sein.